rein, ja? Genau. So, dann wollen wir uns mal weiter vom Acker schreiben. Ja, mach's gut. So, dann hab ich für den Dienstag, ne? Ja,